Deutschlandradio Kultur. Lesung. München feiert in diesem Jahr sein 850-jähriges Jubiläum. Dieses Datum haben die Autoren Kerstin Specht, Bernhard Keller und Thomas Lang inspiriert zu einem Online-Kollektivroman, der 150 Jahre vorausschaut ins Jahr 2158. Die Stadt an der Isar liegt unter einer riesigen Kuppel, eine Idylle auf Zeit. Denn just zur 1000-Jahr-Feier zeigen sich Auflösungserscheinungen, die das von Udine gelenkte Matriarchat ins Wanken bringen. Fahima und ihr Begleiter Silvia werden in die Jetztzeit geschickt, um Rohmaterial für das Kuppeldach zu holen. Im Reich der Udine haben Frauen die Macht, Männer tragen inzwischen weibliche Namen. Die Autoren haben eine eigene Sprache erfunden, in der heutige Begriffe und bekannte Dinge noch wiedererkannt werden. Aus München ist München geworden, aus Koks Knoks. Thomas Lang liest einen Auszug aus dem Roman aus der Zukunft 2158, die letzten Tage von München. Udine träumt. Sie war allein. Udine war viel allein in der letzten Zeit. Vielleicht deshalb bestand sie darauf, dass ihr jene Idee im Traum gekommen war und nicht erst eben beim Pinkeln. Lästige Angewohnheit, sich danach nicht abzuwischen. Andererseits so ziemlich der einzige Punkt, in dem sie sich gehen ließ. Die Mutter hatte ihr Kleines schon angehalten, niemals die Kontrolle zu verlieren. Nur so könne es späterhin überleben. Mit einem angeborenen Makel wie dem Udines konnte man nur fertig werden, wenn man sich nicht gehen ließ. Damit fertig werden oder fertig gemacht werden, basta. Doch im Vorfeld der 1000-Jahr-Feier spürte die weise Udine immer öfter Müdigkeit. Sie fiel in Schlaf, einmal sogar während der Krisensitzung des Weisen Rates. Sie wollte sich einfach gehen lassen, Schluss mit Herrschaft und Kontrolle. Udine fühlte den Traum zurückkehren. Sie wollte sich von ihm fangen und einlullen lassen. Sie hatte geträumt, doch ja, und zwar dies. Ich fliege mit dem Fnarrad über den ehemaligen mittleren Ring. Es fühlt sich leicht und mühelos an. Dann rase ich die Leopoldina hinab, vorbei am Siegestor, das in meinem Traum als Denkmal für meine Mutter wiedererrichtet ist, und zwischen den historischen Gebäuden der Nunni hindurch, danach im halsbrecherischen Slalom um die Bäume des Kniefhains, wo mich eine Horde Neffchen zu waghalsigen Ausweichmanövern zwingt. Auf Höhe der Frauentürme bemerke ich plötzlich, dass ich nicht allein bin. Ein Unterleib schmiegt sich an mich, sehr eng. Ich stelle fest, dass wir fnicken. Im Traum wundert mich das nicht. Plötzlich entsprießt ein hässlicher, fetter Zwerg mit künstlichen grauen Locken in Haar und Bart aus dem Torso vor mir. Er bringt mein Fnarrad zum Stehen. Wir befinden uns an einem der alten Ventilatoren, die den Autobahnring unter München mit Sauerstoff versorgt haben. Zu meiner Verblüffung drehen sich die Flügel, doch sie blasen die Luft aus dem Tunnel heraus, statt hinein. Ich höre Stimmen, die aufgeregte Diskussionen führen. Der Zwerg hüpft oben auf dem Ventilator, der Luftstrom trägt seine Stimme überlaut in mein Ohr. Er stellt sich mir als Beckenbauer vor. Der Mann, der seinerzeit das Olympiastadion in die Luft sprengen wollte. Er grinst schelmisch. Im Traum finde ich es normal, dass er sich einfach vor meine Nase setzt, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. »Da unten ist dein Problem«, sagt er und deutet höhnisch auf die Ventilatoren, und hier«, dabei zeigt er mit dem Finger auf seinen Kopf und in seinen Schoß. Es ist wahrhaftig ein widerlicher Zwerg. »Da ist doch nichts«, lüge ich und merke, wie es mir unangenehm ist, weil ich im Traum weiß, dass der Zwerg mich durchschaut. »Ich kann dir helfen«, sagt Beckenbauer, lacht und schwupp landen wir durch die südlichen Auwälder bei den Neuviertlern am Starnberger See. Der Zwerg zeigt auf einen gigantischen Schlauch. Ich verstehe. »Du meinst, mit Hilfe des Wassers aus dem Starnberger See fluten wir die Röhre unter München? Sie werden alle ertrinken und mit ihnen ihre rebellischen Pläne.« Beckenbauer lacht aus vollem Hals. Er lacht und lacht, nimmt das Ende des Schlauchs in die Hände, das andere steckt plötzlich schon in einem Tunnelschacht. Er geht aber nicht, wie ich erwartet hätte, zum Ufer damit. Vielmehr öffnet er seine Hose und holt sein im Verhältnis zur Gesamtgröße mehr als beachtliches Glied raus, steckt es in den Schlauch und beginnt zu pinkeln. »Lass es untergehen, dein Problem«, trällert er, und in dem Moment weiß ich, dass er nicht nur die Röhre, sondern ganz München unter Wasser setzen und hinwegspülen lassen wird, bis an der Isar nichts mehr steht außer ein paar schlammverkrusteten Weiden. Was für ein unangenehmer Traum. Und doch übertraf ihn die Realität. Die Gefährdung der Stadt, ihre lange Isolation unter einem schirmenden Dach, war nun offenkundig. Panik hatte die Bevölkerung erfasst. Lebensmittel waren innerhalb von 2 Tagen von den Märkten verschwunden. Man sprach offen davon, dass eine Legion napokalyptischer Ritter auf dem Weg aus dem Untergrund sei. Ohne Zweifel handelte es sich dabei um die jungen Kerle, die in den vergangenen Tagen in immer größerer Zahl in der Autobahnröhre verschwunden waren. Damit nicht genug, kamen Fremde in die Stadt, Menschen, wie man sie hier noch nie gesehen hatte. Konnte man im Fall dieser Kreaturen überhaupt von Menschen sprechen? Selbst die weisen Frauen, die nicht ganz unvorbereitet waren, und Undine, der als einziger die ganze bittere Wahrheit bekannt war, konnten sich den Gefühlen des Schreckens und nein, nicht des Mitleids, sondern des Abscheus nicht entziehen. Unbeschreibliche Anblicke. Diese in widerliche schwarze Lumpen, die an den Stoff über München erinnerten, gekleideten Kreaturen scheuten sich nicht, den Staub von der Straße zu lecken und die Knotknödel der Schnafe zu fressen. Was konnte es angesichts dieser Ungeheuer noch nützen, die Röhre unter Wasser zu setzen? Selbst wenn alle Rebellen ertranken, würden diese Spukgestalten weiter durch die Haine und Wiesen stolpern und sämtliche echten Münchner zu Tode erschrecken. Höchstens ein paar Tage, schätzte Undine, blieben noch, um die Stadt zu retten, sie mittels der unauffälligen Kräfte zu säubern und wieder zu dem zu machen, was sie vor wenigen Wochen noch gewesen. Die große Weise, die nun seit 17 Jahren die Geschicke der Stadt leitete, spürte ihre Macht bröckeln, und sie spürte den Anflug eines Rauschs, wenn sie daran dachte, ihre Position mit größtmöglicher Härte wieder zu festigen. Macht auf der Basis von Gewalt? Ideologisch gesehen war das nicht möglich. Die Macht, lieber sprachen sie von Einfluss, der weisen Frauen gründete auf der Einsicht der Bevölkerung in eben diese Weisheit. Es gab freie Wahlen, doch seit vielen Jahrzehnten hatte sich niemand mehr gegen die weisen Frauen aufstellen lassen. Mit der Einsicht war es indes so eine Sache. Das meiste, woran die Münchner glaubten, war ja gelogen. Nicht mal Undine selbst hatte von der Mutter die Wahrheit darüber erfahren, wie München zu dem wurde, was es war. Erst nach Mutters Tod hatte Undine im Keller des Maximaneums die alte Serverfarm entdeckt, Rechner, die mit keinem Netz mehr verbunden, deren Speicher jedoch intakt waren und einige 100 Exabytes an Daten enthielten. Erst da hatte Undine gelernt, dass die große Reduktion nicht die Folge der verheerenden Umweltverschmutzungen war. Der verheerende Sonnenbrand hatte maximal 1% der Münchner das Leben gekostet. Die restlichen Millionen fanden ihren unfreiwilligen Weg in die Kolonien des Oberlandes und Gauen der Donau, wo sie unter dem Münchner Himmel ähnlichen, aber niedrig hängenden Dächern für die Versorgung der Stadt mit unverseuchten Lebensmitteln und frischem Wasser schufteten. Nach und nach war es gelungen, diese unter Zwang arbeitenden Menschen weitgehend durch Maschinen zu ersetzen. Dieser Schritt war notwendig, da sich die ausgebürgerten Münchner nicht weiter vermehrten. Der ganze Rest war Propaganda. Selbst was Undine Fahima vor Beginn der Reise eröffnet hatte, war im Wesentlichen gelogen. Gelogen war die Begründung für die dynastische Führung der Stadt, die von der Mutter auf die Tochter überging und ihre Genealogie gefälscht. Gelogen war, dass es den verbliebenen 40.000 Münchnern, übrigens eine falsche Zahl, so paradiesisch gut ging. Wie konnte es Menschen gut gehen, die auf einer Fläche von knapp 1000 Quadratkilometern eingesperrt waren, unfähig, ja unwillig, diese zu verlassen? Es gab da draußen eine Welt, die nicht nur aus perspikuitiv aktivierten Bildern bestand, es gab eine perpetuelle Welt, eine zum Anfassen. Und sie konnte nicht nur trostlos sein. Undine schloss die Augen. Sie war schon wieder müde und überließ sich ihrem Tagtraum, in dem die Rebellion der vom UV-Licht aufgepeitschten Männer gelang. Undine selbst musste fliehen, entkam in einem Nu-Boot über die Isar und den Rhein-Main-Donau-Wolga-Ob-Kanal in den Atlantik, von dort über den Panama-Kanal in den Pazifik nach Las Angelinas, ins bessere München mit dem echten blauen Himmel und dem ungefilterten Sonnenschein. Dort würde sie ihren Makel nicht länger verbergen müssen, dort würde sie eins mit sich werden und ein offenes und freies Leben führen. Undine schmeißt den Epilator mit voller Kraft an die Wand. Ihre Wut ist groß, der Hass auf das ihr aufgezwungene Leben reißt an ihr. Aber noch hat sie nicht vergessen, dass sie Bürger, also die große Weiseleiterin Münchens ist. Die Flucht kann nur ein letzter Ausweg sein. Unbedingt braucht es jetzt den Kontakt zu Fahima oder auch zu dem anderen Kasperl. Fürs Erste begnügt sie sich mit der Zerstörung des Nepilators. Fühlt sie sich dadurch wenigstens etwas befreit? Darüber möchte Undine nachdenken, wenn sie nur nicht so müde wäre. Fahimas Welt. Waren es Tage oder Wochen, die Fahima durch München stromerte? Sie vergaß die Zeit, wie sie in manchen Momenten vergaß, woher sie kam und wie ihr Auftrag lautete. Es war paradox, doch gerade durch diese Vergesslichkeit, so schien es ihr, würde sich das Schicksal erfüllen, das auch ihr Schicksal war. München gefiel ihr, oder es gefiel ihr, allein zu sein. Sie wollte nicht auf einen Silvia aufpassen, auch wenn sie sich insgeheim eingestand, dass sie ihn vermisste oder sogar... Und sie verspürte keine Angst, dass der Wahnsinnige sie ein drittes Mal versuchen würde, umzubringen. Nein, sie genoss diesen Zustand, in Gefahr zu schweben, ja, in Lebensgefahr. In München 2158 gab es keine Gefahren für die Frauen, kleinere Gefahren nur für die Männer in Gestalt letztlich harmloser Strafen für ebenso harmlose Vergehen. Die Männer Münchens waren devote Geister, was aber, wie Fahima mutmaßte, nicht in ihrer Natur begründet lag. Sie witterte etwas wie einen großen Betrug. War nicht Silvia vom ersten Augenblick ihrer Reise an, als sie im Glockenturm des Rathauses gelandet waren, irgendwie anders gewesen? Echter? Nein, männlicher? Nein, wirklicher? Aufrechter? Leuchtete nicht seitdem etwas in seinen Augen, das ebenso begehrenswert wie rätselhaft war? Die Männer Münchens 2008 schienen Frauen in vielerlei Hinsicht attraktiv zu finden. Am auffälligsten fand Fahima die Tatsache, dass Frauen fast ausnahmslos sogenannte Frisuren trugen, die sie sich in stundenlangen Sitzungen in eigens dafür eingerichteten Salons anfertigen ließen. Und alle Frauen ließen sich das Haar färben, selbst Mädchen mit 12 Jahren. Das natürliche Haar schien tabuisiert und das Haupthaar geradezu Gegenstand kultischer Verehrung zu sein. Fahimas langes braunes Haar, das in weichen Locken über ihre Schultern fiel, zog demnach einige Blicke auf sich, abschätzige wie interessierte und begehrliche. Gerade hatte sie sich eine geräumige Handtasche besorgt, als sie bemerkte, wie sie angestarrt wurde, wie vielmehr ihr Haar angestarrt wurde von einem sonderbar melancholisch blickenden Mann. Und als sie weiter die Fußgängerzone Richtung Karlsplatz hinunterging, folgte ihr dieser Mann. Fahima war nicht sehr beunruhigt, doch immerhin so irritiert, dass sie entschied, die Jesuitenkirche St. Michael zu betreten, um diesem Blick zu entgehen. Tatsächlich ging der Fremde vorüber. Fahima hatte wenig Auge für die barocken Schönheiten des gewaltigen Innenraums, da sie die Absicht hatte, sich eine leere Bankreihe zu suchen, um dort endlich den Nanoscanner aus der Bluse zu ziehen und in die neue Handtasche umzupacken. Als hätte sie Seinwills Anschlag am Gasteig geahnt, hatte sie den Scanner an diesem Abend nicht in ihrem Bauchbeutel belassen. »Endlich hört mich jemand. Gott, bin ich froh.« Fahima sah sich um. Die wenigen anderen Besucher befanden sich außer Hörweite. »Ich bin König dieses Landes gewesen, König Ludwig II. Jedenfalls denken das alle. Was sie nicht daran gehindert hat, mir das Herz herauszureißen und nach Altötting zu schaffen. Hast du Zeit? Du musst Zeit haben. Ich muss endlich alles loswerden.« Aus Versehen hatte Fahima den Nanoscanner aktiviert. Sie bemerkte eine deutliche Veränderung der Snalze. Das Jahr 1886 war eingestellt, wie das DNIA-Plus-Display verriet. »Bleib hier, ich bitte dich. Ich will meine Geschichte endlich jemandem erzählen. Ich weiß nicht, weshalb du mich hören kannst, doch glaube mir, es ist furchtbar, mit so einer Lüge wie der meinem im Grab zu liegen.« Und so entdeckte Fahima das Geheimnis um den Tod Ludwig II., von dem sie bis zu diesem Tag noch nie etwas gehört hatte. »Hörst du, ich bin nicht König Ludwig, ich war nur sein erster Liebhaber, und ich sah ihm mit ein bisschen Kosmetik durchaus ähnlich. Deshalb haben sie mich auf den Thron gesetzt, als Ludwig nach dem Mittagessen verschwand. Ja, er ist einfach verschwunden, von dort, wo er gerade saß. Keine 3 Jahre war er im Amt. Sein Leibkoch hatte für ihn etwas ganz Besonderes kreiert, eine sogenannte weiße Wurst. Ludwig war immer offen für kulinarische Spielereien. Na, Jedenfalls saß Ludwig punkt 11 Uhr, als er ja gewöhnlich das erste Mittagessen einnahm, vor seinem Tischchen in der Residenz. Der Speichel schoss ihm schon ein, als ihm die prallen, weißen, leicht gebogenen Dinger serviert wurden. Er nahm eine Wurst in die Hand, biss hinein und saugte auf einmal den gesamten Inhalt aus dem Schweinedarm und dann, schwupp, verschwand er und tauchte nie wieder auf. Nicht nach einem Tag, nicht nach einer Woche. Und so setzten sie mich auf den Thron, aber ich interessierte mich nicht für Politik, ich interessierte mich für Musik und Kunst. Und ich dachte, es wäre doch geil, ein paar Schlösser zu bauen, um das Geld machte ich mir nie Sorgen. Angeblich habe ich dadurch fast den Staat ruiniert und man wusste sich nicht anders zu helfen, als mich umzubringen. Fahima hatte genug gehört. Es war schade um die Energie des Nanoscanners. Die zwei Snalze auf der rechten Querstrebe zeigten an, dass der Scanner vielleicht noch ein paar Tage nutzbar wäre, für höchstens zwei intensive Pnalim-Sessions, kurz PNS. Und diese Tatsache, zusammen mit der sinnlosen Geschichte über einen angeblichen König, brachten Fahima wieder auf den rechten Weg. Erstens ging es darum, die Kieselwürmer zu finden. Sie könnte eine PNS in die Zeit der Stadtgründung Münchens unternehmen. Doch das war riskant, weil sie damit womöglich die komplette Energie des Nanoscanners abrufen würde. Zweitens könnte sie einige Dinge aufklären, die Udine und ihre Regentschaft betrafen. Freilich wusste sie, dass sie dazu nicht im geringsten befugt war. Der Nanoscanner würde dadurch zu dem werden, was der Baum der Erkenntnis im Paradies war. Drittens, dabei kribbelte es in ihr ganz schrecklich, wo war Silvia im Augenblick und wer war Silvia wirklich? Sie spürte da etwas, dem sie gerne nachgegangen wäre. Viertens, wo steckte dieser Seinwill und ihr Bauchbeutel? Wenn sie zurückkehren wollte, brauchte sie ihren Zeitstab. Als sie daran dachte, schämte sie sich ein wenig, wie böse sie zu Silvia gewesen war, als sie entdeckte, dass er seinen Zeitstab nicht aufgegessen hatte, wie sie selbst auch. Fahima verließ die Kirche. Sie suchte sich ein ruhiges Plätzchen am Dom. Sie besaß noch eine kleine Portion Knoks, das sie immer in einer winzigen Schatulle um den Hals trug. Ihr Nasenrüssel sog den kostbaren Stoff restlos auf. Danach programmierte sie den Nanoscanner. Ihre Finger huschten nervös über die Snalze. Erst beim dritten Versuch gelang ihr die richtige PNS. Wie gebannt reiste sie gleichsam ein zweites Mal in die Vergangenheit, diesmal jedoch ohne sich von der Stelle zu rühren. Ein paar Mal musste sie feinjustieren. Trotz des Knucks war sie nervös. Was sie erblickte, schien ihr geradezu fantastisch. Sofort erkannte sie sein Will, doch er war so ganz anders als der, der sie umzubringen versucht hatte. Er war sanft und er stand bei einem Mann und einer Frau, die er mit Vater und Mutter anredete und die einen unglaublich feinen Faden zu einem dunklen Gewebe versponnen. Fahima sah gut 2 Meter breite Bahnen, sorgsam auf Rollen gespannt. Und sie sah weiter eine Frau auf einem Pferd in einem goldenen Gewand, die Clemencia gerufen wurde. Und während sie weiter zusah, was damals geschah, erkannte sie als erster Mensch die ganze, reine Wahrheit des Jahres 1158. Und entsetzt schlug Fahima mit einem lauten Schrei die Hände über dem Kopf zusammen. Die Slam-Schlacht. »Geh zum Hofgarten«, bellte der rosa Dackel, »da kannst heute einen Blumentopf gewinnen.« Silvio wusste nicht, was ein Blumentopf war, aber er befolgte den Rat des Dackels ohne Widerspruch. Das kleine Tier mit der durchdringenden Stimme hatte ihn binnen Stunden restlos demoralisiert. Es machte schlechte Witze, stellte barsche Forderungen und hielt bei keiner Gelegenheit seine Klappe. Was für eine lästige Hinterlassenschaft des Herrn Schnark. Auf den Stufen der Feldherrnhalle war Silvio gesessen, mutlos, müde und morgengrau. Die Liebe zu Fahima brannte in ihm, das war ein Gefühl, wie er es noch nie in seinem Leben empfunden hatte. Er notierte, »Das also ist die Liebe. Wie viele Verse habe ich schon auf sie gemacht und wusste doch nichts von ihr. Ach, dass ich sie gleich als Trennung und Schmerz erleben muss. Wie kann ich dich nur finden, Fahima? Als wir herkamen in diese verpestete Zeit, standen wir doch noch in Verbindung. Wohl weil wir ständig beieinander waren, merkten wir gar nicht, dass wir den telepathischen Kontakt verloren. Oh, wenn es nur nicht damit zusammenhängt, dass ich meine Gedanken für ihre Kontrollen sperrte. Nun möchte ich Fahima alles freigeben, bis in den letzten Winkel meines Schädels. Wenn ich nur wüsste, wo du bist, wenn ich nur ahnte, wohin es dich verschlagen. Ich fühle gewiss, dass du lebst. Fahima, du darfst mir nicht verloren sein. Vor lauter Jammern kam Silvio nicht auf die Idee zu überlegen, wo er Fahima suchen könnte. Statt seine Beine zu benutzen, machte er immer verzweifeltere Versuche, den telepathischen Kontakt zu seiner fernen Geliebten herzustellen, und da, mitten in der größten Konzentration, fing der rosa Hund zu sprechen an. Der Hund, der seinen Namen durchaus nicht sagen wollte, Silvio nannte ihn Vnasti, behauptete, sein Herrchen heiße Paul Heise, sei jedoch leider verstorben. Paul wer? Heise. Kennst du nicht Heise? Größter Dichter Deutschlands, Nachfolger Goethes auf Erden und erster deutscher Nobelpreisträger 1910. Macht 129, erwiderte Silvia, der fix Kopf rechnen konnte. Quersumme 12,3. Dummkopf, schimmte der Dackel, du Kasperl. Er traf genau die zweite wunde Stelle im Herzen des armen Silvio. Schon in der Ruhmeshalle hatte seine Fantasie von dichterischem Ruhm und Größe nicht lange gedauert und war von einer hässlichen Depression abgelöst worden. Niemals würde es einen Roman von Silvio Schnön geben. Er war ein Versager, der nicht mal einen einzigen Menschen in München von seiner Idee begeistern konnte. Wie hatte er sich überhaupt je zu dem Gedanken versteigen können, ein Nautor und Schneni zu sein? Ging es ihm denn um die Literatur? Oder trieb ihn nur die schmeichelhafte Vorstellung von zehntausenden, ehrfürchtig zu ihm aufblickenden, schwarmvoll verklärten Frauengesichtern? Er hatte doch keine Ahnung von Literatur. Der düstere Verdacht, dass gar nicht alles, was man in 2158 lesen konnte, von Frauen geschaffen war, hatte ihn seit je von der Lektüre abgehalten und ihn gleichzeitig in dem Wahn befeuert, mit einem monumentalen historischen Werk den Beweis anzutreten, dass die Männer es doch konnten. Schreiben. Wenigstens den ersten Teil seines Verdachts fand er ja auch in der Gegenwart bestätigt. Auch Männer schrieben im Jahr 2008. Sie wurden gelesen, wenn auch ihre Zahl unter den Lebenden schon gering zu sein schien, wie Silvio aus den eifrig nachgelesenen Viten auf den Innenseiten der Buchumschläge schloss. Ein Schock war für ihn auch, dass viele in seiner Zeit geschätzte Autorinnen ebenfalls schreibende männliche Vorfahren zu haben schienen, wie die Mnusil, Eigenschaften einer Frau, deren Ur-Nochwas-Opa Robert vor der Endzeit mit einem Buch über Männer reüssiert hatte, oder wie ein Urahn der Knamü bereits im 20. Jahrhundert mit »Der Fremde« auf den Markt gekommen war. Der Titel ähnelte doch sehr demjenigen des von allen jungen Frauen in der Mitte des 22. Jahrhunderts verschlungenen Knamübus »Seltsame Heldin«. Nun brachte er es nicht mehr fertig, eines dieser Bücher, wie er es sich vorgenommen hatte, zu lesen, geschweige denn ein eigenes zu schreiben. Er würde fortan nur noch Gedichte schreiben, zu den Ursprüngen zurückkehren, reimen. Fahima, prima. Ja, das lag ihm besser. Ah, die wunderbaren Gedichte der Nölderlin oder jene von Stefanie Gnorge. Aber wie sollte auch nur eine Strophe gedeihen mit diesem Hund am Bein? Heise, Goethe, bellte der Dackel, kennst nur den Potschi, wie? Kasperlstücke. Und zwischenrein, als wäre es der Verwirrung noch nicht genug, weißt, warum der Bau hier Bayerische Feldherrnhalle heißt? Silvio schüttelte den Kopf. Ich auch nicht, denn von den beiden, die da oben stehen, war der eine kein Bayer und der andere kein Feldherr. So ging es ohne Unterbrechung seit Stunden. Als sie auf dem Weg zum Slam den Königsplatz passierten, fing Vnasti an zu heulen. Hier, gleich neben dem Propyläenwäldchen, habe seines Herrchens Heise Haus gestanden, der Brennpunkt der literarischen Szene Bayerns. Was erinnert heute noch an meinen Meister? Nichts. Er schien verzweifelt. Dabei hat Paolo 180 Novellen geschrieben, 8 Romane und an die 70 Stücke. Verzeihung, Dramen. Wenn wir spazieren gingen, grüßten ihn die Bürger ehrerbietigst. Können wir nicht mal ausruhen? Ich bin die Rumrennerei nicht gewöhnt. Außerdem, diese blöde Hose zwickt so im Schritt. Papalapap, rief der Vnasti. Jetzt geht gleich der Slam los. Eine richtige Schlacht wird das werden. Der Garten vor dem Lehnbachhaus war voller Menschen. Vor der Freitreppe war eine Bühne aufgebaut, auf der eine junge Frau ein Gedicht sang und dabei komische Bewegungen mit den Armen machte. Das Publikum lachte und klatschte, als sie die Bühne verließ. »Wer will als Nächstes?« fragte eine laute Stimme und der Dackel knurrte. »Los, los jetzt, heb den Arm und nicht das Bein.« Als Silvio sich meldete, herrschte plötzlich Stille im Garten. Alle schauten ihn an. »Ich tu's für dich, Fahima«, dachte er und erkletterte die Bühne. Helles Licht stach ihm in die Augen. Mist, er hatte gar nichts vorbereitet. »Hallo, ich bin Silvia.« Gelächter. Das hatte er doch gar nicht sagen wollen. »Ich meine, oh, ich bin Silvi O.« Mehr Gelächter. »Reime, Silvio, reime.« »Ihr Brüder und Schwestern, kommt mir vor wie von gestern. Ich will ja nicht lästern, aber wenn ich euch so sehe, tun mir gewaltig die Eier weh. Kann einer von euch einen Liebesreim machen oder klaut er euer Zeug aus den Almanachen? Vor Jahren war ich ein junger Melker, heute fühle ich mich bedeutend welker. Doch wenn ich nur einmal an Fahima denke, füllen meine Gedichte ganze Schränke. In die Reimeluftschlacht ziehe ich mit meinem Airbus.« Der Versuch, einige zeittypische Begriffe in seine Verse einzuflechten, brachte Silvio ins Stocken. Panisch schüpfte sein hilfesuchender Blick von einem Zuschauer zum nächsten und blieb an einem Mann im Hintergrund hängen, der sich mehr als alle anderen zu amüsieren schien. Er trug eine helle Jeans und ein dunkelblaues Hemd und lachte und lachte. Der Mann rief: »Servus!« Anerkennendes Klatschen des Publikums. Silvio konnte nicht mehr. »Der nächste Reim wird mir zu schwer. Bitte, bitte, F, komm her!« Die Zuhörer johlten und tobten. »Aufs Tollwut«, schrien sie, »der kommt in die nächste Runde!« »Stümper«, heulte Vnasti dazwischen, »was ist nur aus der Dichtkunst geworden? Paule würde sich in Schwabing umdrehen.« Silvio schwand das Bewusstsein. Ihm war, als würde er mit dem Kopf voran von der Bühne springen und von tausend Händen aus dem Garten des Lehnbachhauses getragen. Von da schwebte er in seinem Traum durch die Säulenreihen der Propyläen. Ein kleiner Schwarm rosafarbener Hunde schwirrte um seine Stirn. Vor der antiken Sammlung kam er zurück auf die Füße. »Starke«, stand da links von dem hohen Eingang und rechts davon, »Frauen«. Auf der Freitreppe erkannte er die Skulptur eines Weibes, das seinen Fuß auf einen abgeschlagenen Kopf setzte. Wie von Geisterhand öffnete sich die Tür der antiken Sammlung. Silvio fühlte sich vom Inneren des Gebäudes magisch angezogen, gleichzeitig überfiel ihn große Angst. »Muss ich hier eintreten? Oh, ich lasse alle Hoffnung fahren«, schrie er. »Vnasti!« Sein rosa Gefährte aber war verschwunden. Die Zentrale. Udine biss sich auf die Unterlippe, bis sie blutete. Der Abend war angenehm gewesen. Die Festkommission hatte sich zu einem großen Sommerevent entschlossen, mit Unterhaltungskünstlerinnen, mit Projektionen von Filmen an die große Kuppel, um Ereignishaftigkeit zu suggerieren und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Und dann diese Katastrophe. Nicht-Eingeweihte hatten einen Riss in der Kuppel, die für sie der Münchner Himmel war, gesehen, der, wie ein schwarzer Faden, den eine unsichtbare Hand abspulte, immer länger wurde. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Sie bedeutete nicht nur, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen würde, sondern dass ihr ganzes Weltbild zusammenbrach. Jetzt saß Udine zusammen mit Maxima in ihrer Schallzentrale im Maximaneum. Das farbkodierte Hologramm zeigte ihnen, was sie schon wussten. Der Strahlungspegel war zu hoch. Die Sonneneinstrahlung würde sich katastrophal auf die Umwelt auswirken. Maxima war seit vielen Jahren ihre Vertraute in der politischen Führung. Eigentlich war sie Chefin der Einwanderungsbehörde. Da es aber de facto keine Einwanderung gab, existierte diese Behörde nur als Fassade, sozusagen als Briefkastenfirma. Maximas Aufgaben waren geheime Spezialaufträge, in denen es um versuchte Auswanderung, Unterwanderung und innere Emigration ging. Maxima hatte vorgeschlagen, in den Super New United Procedural Environment Relocator einzusteigen, aber zum 10. Mal erschien nur das Akronym ASSP, As Soon As Safety Permits. Udine fluchte. Ihr Kleid wechselte die Farbe, das zarte Rosa wandelte sich in ein heftiges Zornrot. Der Riss in der Kuppel war nicht das einzige Problem. Arbeitsmänner waren in den stillgelegten, unterirdischen Autobahnen verschwunden. Es war von geheimen Zusammenrottungen die Rede. Man musste sie aufspüren. Thomas Lang las einen Auszug aus Die letzten Tage von München. Das Manuskript zum 850-jährigen Jubiläum entstand als Online-Kollektivroman zusammen mit Kerstin Specht und Bernhard Keller.